Andacht vom 20.09.2021, Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Vorsicht, pass auf! Heute teile ich etwas, was ich letzte Woche schon geteilt habe. Ich möchte noch tiefer gehen. Ich redete über die Geschichte, wo Jesus Brot vermehrte. Das war in Markus 8. Danach hatte Jesus eine Diskussion mit den Pharisäern. Dann stiegen sie ins Boot und fuhren über den See. Jesus sagte im Boot zu seinen Jüngern: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und die Jünger sorgten sich, weil sie dachten, Jesus sei eher ärgerlich, weil sie kein Brot dabei hatten. Aber Jesus dachte nicht einmal an Brot. Er sprach über die religiöse Lehre der Pharisäer. Genau das Gleiche geschieht jeden Tag. Jesus sagt etwas und wir verstehen ganz was anderes. Jeden Tag werde ich von Christen kontaktiert, die genauso drauf sind. Ihr Argument ist immer: Aber Jesus sagte. Die Jünger hörten auch, was Jesus sagte. Aber sie verstanden nicht, was er wirklich meinte. Ich sage euch etwas. Die Worte, die aus deinem Mund kommen und die Worte, die der andere hört, sind oft sehr unterschiedlich. Bist du verheiratet? Wenn ja, dann weißt du, wie oft das geschieht. Debbie und ich kennen das gut. Es geht dabei nicht einmal um richtig oder falsch. Es geht um die Wahrnehmung deines Herzens. Was wir immer im Gedächtnis behalten müssen: Jesus sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Er fügte noch etwas hinzu, und des Herodes. Markus 8,15. Denkt mit mir nach, was Jesus sagte. Er erwähnt die Pharisäer und die Anhänger des Herodes. Er warnte seine Jünger: Passt auf! Vor was sollten sie sich in Acht nehmen? Ich denke, dass der Sauerteig in der Bibel verschiedene Bedeutungen hat. In 1. Korinther 5,8 sagt Paulus, dass moralische Sünden wie Sauerteig sind. Er warnt: Wenn ihr moralisch sündigt, werdet ihr überall in Sünde fallen. Wie funktioniert Sauerteig? Man braucht nur ganz wenig. Ich backe mein eigenes Brot, das tue ich gerne. Da nimmt man viel Mehl und Wasser und etwas Öl und ganz wenig Sauerteig. Wenn man vergleicht, wie wenig Sauerteig man im Vergleich zu den anderen Zutaten braucht, ist das wirklich erstaunlich. Dieses bisschen Sauerteig verteilt sich im ganzen Teig und lässt ihn gehen. Die Warnung Jesu bedeutet also: Der Sauerteig betrifft jeden Bereich deines Lebens und erfüllt alles. Die Pharisäer repräsentierten ein System, das auf Heuchelei basierte. Auch wir repräsentieren uns nach außen häufig anders, als wir innerlich leben. Jemand schrieb mir diese Woche auf Instagram. Die Frau erzählte, sie und ihr Mann waren Co-Pastoren in einer Kirche in Brasilien. Sie sahen so vieles hinter den Kulissen, was sie nicht mehr unterstützen konnten. Ihr Mann ist so verletzt, er kann das Wort Kirche nicht mehr hören. Sie haben die Kirche verlassen, sie haben Kinder, etc. etc. Überlegt, wie viele Leute durch den Sauerteig innerhalb der Kirche zerstört und verletzt wurden. Jesus warnt: Es betrifft wirklich jeden Bereich deines Lebens. Wenn man sich nicht aktiv gegen diesen Sauerteig stellt, wird er alles in unserem Leben einnehmen. In unserem natürlichen Leben sind wir nämlich alle Pharisäer. In jedem von uns steckt das. Heutzutage ist das sogar noch stärker als früher. Ihr ahnt nicht, wie viele Leute depressiv und frustriert sind. Äußerlich lassen sie es sich nicht anmerken, aber kaum sind sie für sich, dann schaut ihr Leben ganz anders aus. Das kann dir und mir heute passieren. Wenn wir nicht aufpassen, dass der Sauerteig der Pharisäer uns nicht erwischt, können wir heute zu Pharisäern werden. Wir müssen Heuchelei hassen. Gestern redete ich mit einem Mann, mit dem ich seit etwa 6 Monaten befreundet bin. Er arbeitet in der digitalen Welt und hat erkannt, dass vieles, was in der heutigen Welt üblich ist, einfach Heuchelei ist. Auch unter Christen. Was geschieht? Der Sauerteig der Pharisäer hat die ganze christliche Welt verseucht. Wir leben kein Leben mehr, das ehrlich ist. Das Traurige ist, dass wir in der christlichen Welt lernen mussten, zu verstecken, wie es uns wirklich geht, und ein schönes Gesicht aufsetzen. Die Folgen sind sehr traurig. Wir wurden vom Sauerteig der Pharisäer verseucht. Und die Welt will von Jesus nichts wissen. Wir haben die Warnung Jesu ignoriert. Gestern habe ich viel gearbeitet. Am Abend hatte ich ein Gespräch mit einer Person aus einem anderen Land, die ich sehr liebe. Diese Person schickte mir eine Nachricht, die mich fast aus meinem Stuhl warf. Zugleich machte mich diese Nachricht so glücklich. Wisst ihr warum? Diese Person öffnete mir ihr Herz und offenbarte mir eine schwere Sünde. Ich saß da. Was? Ich konnte mir nicht einmal vorstellen, dass diese Person so etwas tun konnte. Dann aber wies ich die Lüge der Heuchelei zurück und sprach mit der Person, die gestern frei wurde. Die Last war dann von ihr abgefallen. Jesus sagte über die Pharisäer, sie wollen von den Menschen gesehen und gelobt werden, doch sie werden keinen Lohn empfangen. Sie drücken anderen Lasten auf, selbst aber sind sie nicht dazu bereit. Ein Leben in Schein und Heuchelei wird dich einnehmen. Das Verrückte dabei ist, du wirst es für normal halten und es nicht einmal merken. Deshalb pass auf. Jesus sagte auch, hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes. Was heißt das? Herodes repräsentiert ein System der Macht. Herodes war kein Jude, er war ein Heide. Jesus hatte gewarnt, die Heiden wollen Macht. Tut das nicht. Ich denke, der Sauerteig des Herodes ist der Wunsch, zu kontrollieren und Autorität über andere auszuüben. Wenn man die Kirchengeschichte studiert, findet man etwas Interessantes. In den ersten 300 Jahren gab es keinen Klerikalismus. Die Gemeinden wurden von einfachen Personen geleitet. Die älteren, reiferen Männer lehrten die jüngeren. Es gab niemanden, der einen Vollzeitdienst hatte. Das war den Menschen unbekannt. Paulus rät Timotheus, lehre die älteren Frauen, die jüngeren zu lehren. Das ist normal. Eine Frau, die 45 Jahre einen Haushalt geleitet hat, soll eine junge Ehefrau lehren. Es gibt etwas, was mein Herz traurig macht. Ich möchte davon nie mehr Teil sein. Und zwar die Kontroll- und Machtstruktur, die in der Kirche herrscht. Ich denke, Jesus meinte genau das. Denkt mit mir darüber nach. Stellt euch vor, da ist eine Frau, sie ist nur 30 Jahre alt und seit 3 Jahren verheiratet. Sie ist als Pastorenfrau im Vollzeitdienst in einer Gemeinde. Stellt euch vor, in der gleichen Gemeinde gibt es eine Frau, die 50 Jahre alt ist und 3 Kinder großgezogen hat. Sie hat immer ihren Haushalt gut geführt. Aber alles, was sie ist, ist eine Schwester. Sie hat nichts zu sagen. Die junge Pastorenfrau dagegen schon. Das macht doch keinen Sinn. Wenn ihr den Menschen in der Welt erzählen würdet, wie das in der Kirche gehandhabt wird, würden sie den Kopf schütteln. Ich denke, Jesus meint genau das, eine Struktur von Hierarchie. Jesus sagte, einer ist euer Herr, sonst niemand. Der Herr ist nur Jesus. Jesus warnte, seid sehr vorsichtig, dass ihr solche Strukturen nicht annehmt. Denn das war es, was die Jünger schon in sich hatten, als sie fragten, wer der Größte unter ihnen sei und so weiter. Also, passt auf, nehmt diese beiden Sauerteige nicht an. Jesus sagt danach noch etwas anderes. Schaut in Vers 17. Warum überlegt ihr, dass ihr kein Brot habt? Er macht zwei Aussagen. Erstens, warum überlegt ihr überhaupt? Und zweitens, ich rede nicht über Brot. Wie kommt ihr darauf? Das ist sehr wichtig, mein Freund, denn es ist so leicht, zu einer falschen Folgerung dessen zu kommen, was Jesus sagte. Als ich den neuen Bund in der Welt predigte, war das größte Problem im Leben vieler Menschen, dass sie mit mir diskutierten. Denn sie beriefen sich auf etwas, was Jesus sagte. Und Jesus schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Das ist beileibe nicht, was ich sagte. Wenn wir wirklich anfangen zu verstehen, dass Jesus den neuen Bund am Kreuz mit Gott schloss, dass Gott sich mir gegenüber nicht mehr so verhält wie zu den Menschen des alten Bundes, bekommen wir als Antwort, aber Jesus sagte. Und sie kapieren nicht, dass es so leicht geschieht, dass man Jesus missversteht. So wie hier. Jesus sagt, du meine Güte, was habt ihr denn verstanden? Ich gebe euch einen Schlüssel, wie ihr das vermeiden könnt. Jesus sagte, habt ihr nicht erkannt und verstanden? Ist euer Herz immer noch hart? Ihr habt Augen und seht nicht. Ihr habt Ohren und hört nicht. 5 Punkte sind hier enthalten. Erstens, ihr habt weder erkannt. Das griechische Wort dafür hat mit wahrnehmen, wissen, im Kopf verstehen zu tun. Zweitens, noch habt ihr verstanden. Dieses Wort bedeutet im Griechischen zwei Dinge zusammenbringen und dadurch Verständnis haben über eine Sache. Sie haben also in ihrem Verstand nicht zusammengebracht, was Jesus sagte und meinte. Und Jesus sagt, könnt ihr nicht zwei und zwei rechnen? Könnt ihr nicht zwei Dinge zusammenfügen und verstehen, was ich meine? Jetzt kommt der dritte Punkt. Drittens, ist euer Herz immer noch hart? Das ist der Schlüssel. Danach sagt Jesus noch, viertens, ihr habt Augen und seht nicht. Fünftens, ihr habt Ohren und hört nicht. Sie können nicht hören und sehen, weil ihr Herz durcheinander ist. Das gibt es in jeder menschlichen Beziehung. Schaut, wenn mein Herz hart wäre, Matthäus gegenüber, könnte Matthäus etwas Nettes zu mir sagen und ich würde es falsch verstehen, vielleicht sogar als Angriff. Wenn wir ein hartes Herz haben, wird es für uns selbst, unseren Mitmenschen gegenüber und Gott gegenüber hart sein. Wir werden weder erkennen, noch verstehen, noch sehen, noch hören. Das ist gefährlicher, als wir es uns vorstellen können. Paulus spricht in Hebräer 3 von der sündhaften Natur, die sehr gefährlich ist. Wenn wir die Sünde ignorieren oder leichtherzig übergehen, werden unsere Herzen hart. Was geschieht dann? Aus Gottes Sicht auf seine Kinder ist Sünde kein Problem mehr. Er erinnert sich nicht daran. Gott wusste, dass ich sündigen würde. Für ihn ist das nicht schlimm. Ich habe keinen Menschen gesehen, der das wusste und Angst vor Gott hatte. Wenn Gott sich nicht daran erinnert, warum ist Sünde dann ein Problem? Die Sünde ist nicht das Problem bin ich. Ich bin in Christus, ich bin eine neue Schöpfung, also hat Sünde keine Bedeutung mehr für mich. Das große Problem ist, was macht Sünde mit meinem Herzen? Sünde macht mein Herz hart. Dann erkenne ich nicht, verstehe ich nicht, höre und sehe ich nicht, was Jesus wirklich zu mir sagt. Auf diese Weise kann ich mich von Jesus entfernen, ohne es zu merken. Sünde ist gefährlicher, als wir uns das vorstellen können. Was macht Sünde mit mir? Ganz abgesehen davon, was es Jesus kostete, dafür zu sterben. Ich möchte dir das wirklich sagen, mein Freund. Halte dich fern von Heuchelei und menschlichem Schein. Erstens, wenn du ein christlicher Leiter bist, öffne dein Herz und lebe ehrlich. Lebe ein transparentes Leben mit deinen Geschwistern. Das ist viel besser, selbst wenn du deinen Ruf verlierst, als wenn du wie ein Pharisäer lebst. Zweitens, widerstehe dem Wunsch nach Macht. Drittens, pass auf dein Herz auf. So viele Dinge können dein Herz hart machen. Denk darüber nach. Wann immer du dich angegriffen fühlst, wird dein Herz verletzt. Dann verhärtet es sich. Ab diesem Moment wirst du nicht mehr wirklich hören, sehen und verstehen, was andere Menschen meinen. Deshalb pass auf, dass nichts dein Herz verhärtet. Hör mir zu. Worte können dein Herz nicht verhärten. Handlungen können dein Herz nicht verhärten. Jesus wurde von den Pharisäern ziemlich schlecht behandelt. Sie nannten ihn einen Säufer und Fresser. Er wurde zurückgewiesen. Die Wahrheit ist, als Jesus am Kreuz hing, bat er Gott um Vergebung für alle, die ihn dort hingebracht hatten. Er war von den Römern, Pharisäern und Juden nicht wirklich angegriffen. Wir wählen, ob wir uns angegriffen fühlen oder nicht. Wir sind es, die das entscheiden. Wenn wir zulassen, dass etwas unser Herz verletzt, dann hören, sehen und begreifen wir nicht mehr. Bitte, meine Freunde, ich rede zu euch, weil ich euch liebe. Nehmt euch das zu Herzen.